Hallo. Ruhig. Bist du der Müller? Danke für das Nachtlager. Wer waren die Leute gestern Abend in der Küche? Was für Leute? In der Mühle wohnt niemand mehr. Ich habe sie aufgegeben. Es lohnt nicht mehr. Und ich trug auch diese Kleider, als ich kam? Was denn sonst? Was hätte ich denn sonst getragen haben, als ihr kamt? Und es war niemand da gestern Abend? Ja! Keiner. Es waren keine Leute da, als ihr kam. Niemand! Ja? Komm her! Setz dich. Du hast dich jetzt beim Lauschieler Wirt verdingt. Ja. Wie viel waren es? Manchmal 8, manchmal 10. Manchmal mehr. Sie sind 4 Tage geblieben. Worüber haben Sie geredet? Ach, der Müller, seine Frau und ich. Na ja, weiter. Wir waren die ganze Zeit beschäftigt. Schlachten, braten, backen, kochen. Wir hatten zu tun. Na, und? Und zieh mich an. Die sind geblieben, bis auch das letzte Schwein geschlachtet, das letzte Pfund Mehl verbacken war. Der Müller hat die Mühle aufgeben müssen. Er hat sich mit seiner Frau bei einem Bauern verdingt. War es die Schinderhannes-Bande? Den Anführer haben sie Hannes genannt. Einmal hat er gesagt, er heißt Heid. Aber ich bin sicher, dass es der Bückler war. Hätte nicht einer von euch ins Dorf zum Bürgermeister gehen können und sagen, wen ihr da im Haus habt? Das war ganz unmöglich. Sie haben aufgepasst. Wir durften keinen Fuß vor die Tür setzen. Und die im Dorf? Manchmal kamen Bauern mit Korn. Der Müller hat sie wegschicken müssen. Wussten die warum? Naja, dann hat's das ganze Dorf gewusst. Wem gegenüber hat er sich Heid genannt? Wie soll er sich genannt haben? Du hast eben gesagt, einem gegenüber habe er sich Heid genannt. Wer war das? Das waren doch alles Fremde. Wie soll ich wissen, zu wem er was gesagt hat? Ich bin fürs Arbeiten da, Herr. Nicht fürs Gaffen und Spionieren. Das ist immer dasselbe mit euch. Er zieht euch aus bis aufs Hemd, aber ihr verpfeift ihn nicht. Was geht das euch denn auch an? Ihr zieht uns doch auch aus bis aufs Hemd. Dass uns der Spitzel abgehauen ist, schmeckt mir nicht. Ich begreife nicht, wie das passieren konnte. Wir haben das ganze Haus abgesucht. Das ganze Haus. Du weißt, wo er sich versteckt hatte? Ich? Woher soll ich das wissen? Und wenn er dich doch erkannt hätte? Wenn er nur so getan hätte, als würde er mich nicht kennen. Aber natürlich! Das war doch seine einzige Möglichkeit, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was wäre uns denn übrig geblieben, wenn er zu erkennen gegeben hätte, dass er wusste, wen er vor sich hatte? So haben wir ihn für einen Trottel halten und laufen lassen können. Ja, ist nicht schlecht. Das war kaltblütig, das war frech, das lieb ich. Und dass er sich betrank, war auch eine List. Da war er aus allem raus. Jetzt bin ich sicher, dass du gewusst hast, wo er war. Und ich weiß auch, wo. Juhu. Die wird nicht angefasst. Kommissar Becker. Also mal rein mit ihm. Los, kommen Sie. So. Dann sehen Sie wohl. Kommissar Becker. Wie kommen Sie denn hierher? Bürger Feind, wie kommen Sie denn hierher? Ich weiß nicht. Hierher kommen. Das wissen Sie nicht. Ja, wissen Sie, wie Sie aussehen? Wie kommt denn solche Sachen an Ihren Leib? Hier, stellen Sie sich vor. Das weiß ich auch nicht. Weg nicht. Weiß er auch nicht. Und wie haben Sie die Nacht verbracht? Gut! In einem Schweinestall! In einem Schweinestall! Und wo befand sich denn der Schweinestall? In einer Mühle! In einer Mühle, glaube ich! Oh, das glauben Sie! Sie war nämlich leer! Es war niemand mehr drin! Ja, verstehen Sie? Oh ja, ich verstehe. Eine leere Mühle und Sie schlafen im Schweinestall. Und wo lag diese Mühle? Im Schweinestall? Auch das weiß ich nicht! Weiß er nicht! Schweinestall! Oder Mut! Weiß er nicht! Weiß er nicht, heißt er nicht! Und wir schließen! Halt! Du heißt doch! Los, ihn Beister! Aufwachen, wir sind in Mainz. Wir sind